Am 8. Oktober endeten die Gruppenspiele des World Cups der Frauen unter 17 der FIFA 2016. In der Gruppe C belegte die DVJK 11 der Frauen den ersten Platz und qualifizierte sich für das Viertelfinale.